Es fuhr mit ihnen dahin, inmitten von Wogen wie Berge. Nu rief seinem Sohn zu, der sich abseits hielt: »O mein lieber Sohn, steig mit uns ein und sei nicht mit den Ungläubigen!«